Erster damals rief Josua die Stämme Ruben, Gad und den halben Stamm Manasse. Zweiter er sagte zu ihnen, ihr habt alles getan, was Mose, der Diener Jahwes, euch sagte. Dritter ihr habt eure Brüder lange Zeit nicht allein gelassen. Ihr habt den Befehl Jahwes, eures Gottes, gut befolgt. Vierter nun hat Jahwe, euer Gott, euren Brüdern Ruhe gegeben. Er hat es ihnen versprochen. Fünfter geht jetzt nach Hause. Dort ist euer Land, das Mose euch gab. Liebt Jahwe, euren Gott, und folgt seinen Wegen. Sechster Josua segnete sie und schickte sie weg. Sie gingen nach Hause. Siebter Mose gab der einen Hälfte Manasses Land in Basan. Josua gab der anderen Hälfte Land westlich des Jordans. Achter sie gingen mit vielen Schätzen nach Hause. Sie hatten viel Vieh, Silber, Gold, Kupfer, Eisen und Kleider. Sie teilten die Beute mit ihren Brüdern. Neunter die Stämme Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse gingen weg. Sie verließen die anderen Israeliten in Silo, Kanaan. Sie gingen in ihr Land Gilead. Dort hatten sie ihr Land nach Jahwes Befehl durch Mose bekommen. Zehnter sie kamen zu den Gelilot am Jordan in Kanaan. Dort bauten sie einen großen Altar am Jordan. Elfter die Israeliten hörten davon. Die Stämme Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse bauten einen Altar. Er stand am Jordan, gegenüber von Kanaan. Zwölfter als die Israeliten das hörten, versammelten sie sich. Die ganze Gemeinde Israels kam in Silo zusammen. Sie wollten gegen die Stämme kämpfen. Dreizehnter die Israeliten schickten Pinehas zu den Stämmen. Pinehas war der Sohn des Priesters Eliasar. Vierzehnter zehn Fürsten gingen mit ihm. Jeder Fürst war von einem Stamm Israels. Jeder war ein Anführer seiner Familie. Fünfzehnter sie kamen zu den Stämmen Ruben, Gad und dem halben Stamm Manasse in Gilead. Sie sprachen mit ihnen. Sechzehnter die ganze Gemeinde Jahwes sagt, was ist das für eine Untreue? Ihr seid gegen den Gott Israels. Ihr wendet euch heute von Jahwe ab. Ihr baut einen Altar. Ihr lehnt euch heute gegen Jahwe auf. Siebzehnter haben wir nicht genug Schuld wegen Peor? Wir sind bis heute nicht rein geworden. Deswegen kam eine Plage über Jahwes Gemeinde. Achtzehnter und ihr wollt euch heute von Jahwe abwenden? Wenn ihr euch heute gegen Jahwe auflehnt, wird sein Zorn kommen. Morgen wird sein Zorn über ganz Israel kommen. Neunzehnter, wenn euer Land unrein ist, kommt zu uns. Kommt in das Land Jahwes. Dort ist Jahwes Wohnung. Wohnt bei uns. Zwanzigster, lehnt euch nicht gegen Jahwe auf. Lehnt euch nicht gegen uns auf. Baut keinen anderen Altar neben Jahwes Altar. 21. Die Stämme Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse antworteten. Sie sprachen zu den Anführern Israels. 22. Gott, Jahwe, der Starke, weiß es. Israel soll es auch wissen. Wenn wir uns gegen Jahwe aufgelehnt haben, helft uns heute nicht mehr. 23. Wenn wir den Altar gebaut haben, um uns von Jahwe abzuwenden, dann soll Jahwe uns bestrafen. Wenn wir ihn für Brandopfer oder Speisopfer gebaut haben, soll Jahwe uns bestrafen. 24. Wir haben es aus Sorge getan. Wir dachten, eure Kinder könnten zu unseren Kindern sagen, was habt ihr mit Jahwe, dem Gott Israels, zu tun? 25. Jahwe hat den Jordan als Grenze zwischen uns gesetzt. Ihr habt keinen Anteil an Jahwe. So könnten eure Kinder unsere Kinder davon abhalten, Jahwe zu ehren. 26. Darum sagten wir wollen ein Zeichen machen. Wir bauen diesen Altar. Er ist nicht für Brandopfer oder Schlachtopfer. 27. Er soll ein Zeuge sein. Für uns, für euch und für unsere Kinder. Er zeigt, dass wir Jahwe dienen wollen. Mit unseren Brandopfern, Schlachtopfern und Heilsopfern. Dann können eure Kinder nicht sagen, ihr habt keinen Anteil an Jahwe. 28. Wir dachten, wenn sie das später sagen, antworten wir. Wir sagen, seht den Altar, den unsere Väter bauten. Er ist nicht für Opfer. Er ist ein Zeuge für uns und für euch. 29. Es ist fern von uns, uns gegen Jahwe aufzulehnen. Wir wollen uns heute nicht von Jahwe abwenden. Wir bauen keinen anderen Altar für Opfer. Nur den Altar Jahwes, unseres Gottes, der vor seiner Wohnung steht. 30. Pinehas, der Priester, und die Fürsten hörten die Worte. Sie waren die Anführer Israels. Sie waren zufrieden mit dem, was die Stämme sagten. 31. Pinehas, der Sohn Eleazars, sprach zu den Stämmen. Er sagte, heute wissen wir, dass Jahwe bei uns ist. Ihr habt keine Untreue gegen Jahwe getan. Ihr habt die Israeliten vor Jahwes Strafe bewahrt. 32. Danach kehrten Pinehas und die Fürsten zurück. Sie kamen aus Gilead von den Stämmen. Sie gingen ins Land Kanaan zu den Israeliten. Sie brachten ihnen die Nachricht. 33. Die Israeliten waren zufrieden mit der Nachricht. Sie lobten Gott. Sie dachten nicht mehr daran, gegen die Stämme zu kämpfen. Sie wollten ihr Land nicht zerstören. 34. Die Stämme Ruben und Gad nannten den Altar Zeuge. Denn er ist ein Zeuge für uns und für euch, dass Jahwe Gott ist.